Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch. Heute mit Katrin Heise. Schönen Vormittag wünsche ich. Singen können die alle. Handbuch für Negerfreunde und Moral für Dumme. Das Elend der politischen Korrektheit. So lauten die Titel der beiden Bücher meines heutigen Gastes. Aber auch jemandem, der gegen politische Korrektheit offen zu Felde zieht, würden wir doch wohl kaum zutrauen, ein Buch mit dem Wort Negerfreund im Titel zu schreiben. Das würde doch schlichtweg nicht ausgelegt in Buchhandlungen, glauben wir. Außer natürlich der Autor selber farbig. Marius Jung ist schwarz und er wehrt sich sowohl gegen Rassismus, offenen wie auch versteckten. Er polemisiert aber auch gegen Maulkörbe durch Moralapostel. Und das tut er als Kabarettist auf der Bühne und im Fernsehen. Und eben in seinen Büchern. Übrigens schützt ihn seine Hautfarbe nicht davor, für den Negerfreund heftig gerügt zu werden. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, darüber wird zu reden sein in dieser Stunde. Auch über die Frage, warum für Marius Jung der Humor wichtiger ist als die politische Korrektheit. Der Kabarettist Marius Jung fragt die Leute in der Fußgängerzone, ob man Nigger zum Beispiel sagen darf und bekommt da so manches Gestottere zu hören für seinen YouTube-Kanal. Und er selber ist in voller schwarzer Schönheit zu sehen auf dem Titelbild seines Handbuchs für Negerfreunde, nackt bis auf eine Schleife. Und er fährt natürlich prompt eine Rüge wegen Rassismus und Sexismus ein. Marius Jung, heute aus Köln hier im Gespräch zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo, guten Morgen. Als Kabarettist freuen Sie sich doch über so verklemmte Reaktionen, oder? Natürlich geben diese Reaktionen Raum für viel Humor, beziehungsweise sie bilden ihn selber ab. Aber persönlich muss ich sagen, bin ich natürlich zum Teil auch ein bisschen traurig, dass die Leute eben so verkrampft sind und so verkrampft miteinander dann auch umgehen. Ja, verkrampft. Sie geben ja zum Beispiel auch zu, dass Sie immer besonders aufmerksam zuhören, wenn Radiomoderatoren Sie vorstellen. Und auf Ihre Hautfarbe zu sprechen kommen, also eben, denke ich, haben Sie auch wieder zugehört. Aber ich hätte beispielsweise Ihre Hautfarbe ja gar nicht erwähnt, wenn Sie, was weiß ich jetzt, als Wirtschaftswissenschaftler oder als Experte für Autorennen oder, keine Ahnung, eingeladen worden wären. Aber bei einem Kabarettisten, der Rassismus und politische Korrektheit aufs Korn nimmt, da muss ich doch, da komme ich doch gar nicht umhin, oder? Absolut, ja, aber das ist genau der Punkt, der auch schon mal vergessen wird. Wir müssen das Aussehen eines Menschen ja nur titulieren, überhaupt ansprechen, wenn es entweder Thema des Gespräches ist und wir im Radio sind oder ich zum Beispiel jemand sage, hier, da kommt gleich jemand einen Schlüssel abholen, dann ist natürlich einfach eine gute Information, wenn man weiß, der ist Japaner oder der sitzt im Rollstuhl oder was auch immer, was den Menschen es einfacher macht, das zu sehen. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass viele Menschen dann Angst haben, dass sie ein falsches Wort sagen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, was meine Hautfarbe angeht, gibt es in Deutschland keinen und wirklich keinen Begriff, der nicht von irgendjemand angefeindet wird. Ja, aber ich habe eben gerade schon wieder gehört, als ich farbig gesagt habe, das ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Farbig ist tatsächlich aber auch für mich ein ganz besonderer Fall, weil ich vor einigen Jahren hat mir jemand einen Song zugeschickt, weil ich früher auch gern schon mal farbiger gesagt habe. Und da gibt es ja aus den 90ern dieses Lied, wo ein Schwarzer singt, wir Schwarzen werden geboren, sind schwarz, wir Schwarzen wachsen auf und sind schwarz, wir gehen in die Sonne, sind schwarz und wenn wir krank sind, sind wir schwarz und selbst wenn wir tot sind, bleiben wir schwarz. Während die Weißen geboren werden und rosa sind und aufwachsen und in die Sonne gehen und rot werden, wenn sie krank sind, sind sie grün und wenn sie sterben, sind sie lila und uns nennt ihr Farbige. Das ist doch immer ein guter Umgang damit. Das ist, ja, vor allen Dingen finde ich, das ist ein schönes Beispiel, weil Argumentation halt oft einen Begriff ausschließt, sag ich mal, ohne ihn zu tabuisieren. Und das ist ja das Problem, dass Begriffe tabuisiert werden. Und wenn ich lesen muss, dass der behördliche Begriff für mich ist Mensch mit Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung, dann muss ich kurz lachen, aber dann denke ich auch, wow, wie sehr kann man eine Sprache entmenschlichen? Das ist natürlich richtig. Das kann ja auch kein Mensch aussprechen, das zumal. Und man ist natürlich dann nur noch irgendwie in irgendeinem Karton abgelegt und kommt sich als Mensch so überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen vor, wenn man so bezeichnet wird, wie Sie es eben gerade gesagt haben. Aber den Hintergrund kennen wir natürlich. Also wenn sich jemand beschwert, weil er so und so tituliert wird, dann muss das Amt irgendwie abgesichert sein. Naja gut, Fakt ist ja, dass in den Ämtern Mensch mit Migrationshintergrund immer noch genutzt wird, während die Armutskonferenz schon 2012 festgestellt hat, dass es eigentlich nie so nicht geht. Das ist so ein, einmal die Euphemismus-Schaukel natürlich. Das heißt, Menschen sollen geschützt werden, dass die Begriffe sollen auf keinen Fall diskriminierend sein. Aber natürlich wird sich nichts im Hirn ändern, nur wenn ich einen Begriff ändere. Mhm. Ich muss die Haltung dem Menschen gegenüber muss ich ändern. Und dann sind wir am Start, weil aus Pennern wurden irgendwann Obdachlose. Und seien wir ehrlich, spätestens ein halbes Jahr später hatten wir die gleichen Bilder im Kopf wie beim Penner, beim Obdachlosen. So, auch wenn ich das durchaus unterstütze, Penner ist ein sehr klares Schimpfwort. So. Und heute gibt es wieder einen neuen Begriff, das sind die Wohnungssuchenden. Und wo ich dann sage, so, und jetzt wird es richtig lächerlich, weil jetzt geht der Begriff auch noch an den Menschen vorbei, der beschrieben wird. Also, dass man damit dann auch noch quasi die eigentliche Nachricht rausnimmt, das alles ein bisschen weich spült und so versucht, irgendwie alles miteinander zu integrieren. Das ist meiner Ansicht nach genau auf den Punkt gebracht, das Problem der politischen Korrektheit, beziehungsweise das ist ja auch keine fest umrissene Gruppe, das ist ja völlig klar. Wenn ich in meinem Buch darüber geschrieben habe, geht es mir darum, die nervigsten, lautesten Stimmen natürlich besonders zu besprechen. Aber ich sehe einfach an so vielen Punkten, dass Menschen mehr ausgegrenzt werden, anstatt in die Gruppe mit reingenommen zu werden. Weil ich für meinen Teil bin zum Beispiel in Deutschland geboren, habe einen deutschen Pass, habe nie woanders gelebt und bin dennoch nicht einfach Deutscher, sondern ich bin Mensch mit Migrationshintergrund. Und das ist meiner Ansicht nach Diskriminierung und nicht die Bekämpfung dessen. Ja, Sie ziehen ja mit Ihrem Buch, das Sie zusammen mit Oliver Domzalski geschrieben haben, Die Moral für Dumme. Ziehen Sie also wirklich zu Felde gegen die politische Korrektheit, gegen die Auswüchse politischer Korrektheit? Ihr Leiden daran ist sehr groß. Was ist für Sie das Elend der politischen Korrektheit, wenn Sie das nochmal so auf den Punkt bringen? Naja, das Ding ist, dass da Menschen sind, die die richtigen Ziele haben, wie ich finde. Also die Ziele unterstütze ich, aber das, was sie tun, ist kontraproduktiv. Das heißt, wenn ich Menschen schützen möchte, ihnen aber völlig verquere Begriffe zuordne, dann schütze ich sie nicht, sondern setze sie ganz besonders in eine Ecke. Und das ist natürlich Unsinn. Und ob das nun Kinder sind, irgendwie früher hieß es irgendwie, sage ich mal, verhaltensauffällige Kinder und heute sind es verhaltensoriginelle Kinder. Wo ich dann eher an Kurt Krömer denke, als an ein Kind, dem man helfen sollte, dass es sich sozial besser einordnen kann. Und das ist für mich das Ding. Wir müssen die Sachen titulieren, wir müssen über die Sachen sprechen, wir müssen über die Inhalte sprechen und nicht über die Form. Aber dieses Sprechen ist ja genau auch immer wieder das Problem. Nehmen wir mal den Dachdecker Thomas Neger. Weiße Hautfarbe mit seinem Firmenlogo, stilisierter Schwarzer mit Wulstlippen und Bastrock. Darüber haben wir uns alle aufgeregt. Im Süddeutschen Magazin war jetzt neulich der Streit ziemlich ausführlich nochmal dargestellt mit ganz unterschiedlichen Positionen. Zum Beispiel ist da einer der Ethnologen zu Wort gekommen, die sich gegen das Logo positioniert haben. Und der sagt auch, er dachte zuerst, es gäbe doch Wichtigeres zu tun. Er wollte das erst überhaupt nicht. Und dann hat er aber wahrgenommen, von wie viel Rassismus die Kritiker überrollt wurden, von wie viel rechtem Rassismus das heißt, dann hat er sich also den Kritikern auch angeschlossen. Jetzt polemisiert er auch gegen das Logo. Aber das heißt doch, die Sache ist eben viel, viel komplizierter und mit Polemiken, wie Sie das beispielsweise in Ihrem Buch, Sie nennen immer die Überspitzungen, mit Polemiken kommen wir doch auch nicht ran ans Problem. Nee, genau das ist der Punkt. Also gerade dieses Logo von Thomas Neger, da ich glaube, ich wurde von allen Radiosendungen und allen Zeitungen zu dem Thema interviewt. Und tatsächlich ging es mir genauso. Ich habe am Anfang habe ich auch gedacht, Leute, sag mal, habt ihr keine andere Probleme als blödes Dachdecker-Logo? So, aber dann habe ich eben auch viele Sachen gelesen und habe natürlich auch über die Interviews viel mit den Journalisten gesprochen und so schlimme Dinge gehört. Mhm. Und mir ist halt aufgefallen, dass beide Seiten sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Auch ich möchte auch nicht von einer jungen weißen Frau hören, dass ihr persönlich das wehtut. Wo ich dann denke, jetzt bleibt mal auf dem Teppich und lass uns doch mal über die Inhalte sprechen. So. Und dass ein Logo, das in der Nazi-Zeit entworfen worden ist und übrigens nach wie vor ein Firmenlogo ist, weil da kamen dann ja Argumentationen, dieses Logo gehöre zu Mainz. Wo ich sage, Entschuldigung, das ist kein Stadtwappen, das ist ein Firmenlogo. Ja, von einer Person. Genau. Von einer Person und das ist, wie gesagt, in der Nazi-Zeit entworfen worden. Und damit irgendwie den Rassismus irgendwie da rausnehmen zu wollen, ist so lächerlich. Aber da sind eben Leute die ganze Zeit mit Stühlen aufeinander losgegangen, mhm, anstatt sich einfach mal auf selbige zu setzen. Aber das ist doch immer genau das Problem. Beim Thema Inklusion, Sie haben es ja eben auch schon mal genannt, um des Humorwillens kann man da natürlich eine Menge überspitzen und verkürzen. Die Lacher hat man dann auf seiner Seite, natürlich. Aber die Verfechter oder die Gegner der Inklusion bleiben in ihren Gräben hocken und kommen eben nicht zum Gespräch. So, aber da sind wir ja genau am Punkt. Wenn ich die ganze Zeit über Form diskutiere, ja, dann werde ich an den Inhalt nicht drankommen. Und wir werden keinen Respekt für Menschen aufbringen oder eben vermehren, indem wir Begriffe tabuisieren und uns darüber unterhalten, wie wir das Kind nennen. Wir dürfen den Inhalt eben darüber nicht vergessen. Und das wird meiner Ansicht nach in letzter Zeit sehr viel getan. Sagt der Kabarettist Marius Jung, mit dem wir gleich weitersprechen. Der Kabarettist Marius Jung bezeichnet sich bei seinen Auftritten manchmal als menschgewordenes Überraschungsei, außen schwarz, innen weiß. So kommentiert er nämlich seine Entwicklung in der Kindheit in den 60er, 70er Jahren. Seine Mutter Weiße, sein Vater schwarzer GI, den hat er aber erst sehr viel später kennengelernt. Aufgewachsen ist er mit Mutter und weißem Ziehvater und den gemeinsamen, ja, weißen Geschwistern auf dem Land im Siebengebirge. Herr Jung, also eine wirklich rein weiße Umgebung. Und Sie waren anders. Ab wann haben Sie das eigentlich wahrgenommen? Tatsächlich viel später, weil ich bin in einem linksintellektuellen Umfeld aufgewachsen. Das heißt, ich wurde gut aufgenommen und habe Anfeindungen als kleines Kind schon bekommen, aber habe sie dann natürlich nicht so mitgeschnitten. Wie sahen die denn aus? Naja, wenn man in den 60er Jahren eine weiße Frau mit einem schwarzen Kind durch die Gegend geht, dann ist das natürlich, ne, ein kleiner Bastardjunge, und das ist natürlich sofort etwas, worüber man die Nase gerümpft hat. Mhm. So. Mhm. Sie beschreiben in Ihrem Buch, oder sagen Sie auch im Titel, Singen können die alle, Handbuch für Negerfreunde. Sie beschreiben da Szenen aus Ihrer Kindheit drin. Singen und Tanzen, waren das eigentlich so besondere Erwartungen, mit denen Sie auch konfrontiert waren? Also jetzt von der positiven rassistischen Seite her? Positiver Rassismus gibt es schon mal gar nicht, um das mal ganz kurz abzuregeln. Die Worte passen nicht zusammen. Das ist wie positiv und Mord. Das ist schwierig. Weil entweder ich schließe jemand aus oder ich tue es nicht. Aber das kann ich nicht positiv umwandeln. So. Aber ich sag mal so, es war nicht so, dass man mir irgendwie gesagt hat, hier, du musst unbedingt mal trommeln. Das habe ich erst später tatsächlich sehr viel erfahren müssen. Also ob das in Kritiken waren zu Kabarettprogrammen, wo plötzlich tituliert wurde, ich hätte ganz toll getanzt, obwohl ich nicht einmal in meinem Programm tanze. Aber der schwarze Mann an sich kann ja gut tanzen. Oder natürlich auf jeden Fall auch als Schauspieler, wo ich das wirklich sehr häufig merke, dass dass das Rollenangebot für schwarze Schauspieler wirklich wahnsinnig klischeehaft gemacht wird. Also dass man wirklich eben dann der Trommellehrer ist oder der Musiker oder der Kleinkriminelle, der ordentlich Gras im Fernsehen verkaufen darf. Also das heißt, in Ihrer Kindheit sind Sie mit diesen Klischees eigentlich gar nicht so stark konfrontiert worden, weil die Umgebung, Sie sagten linksintellektuelle Umgebung, also vor allem zu Hause, weiter draußen als zu Hause auf dem Land, und Sie der einzige Schwarze in der Schule beispielsweise? Ich hatte eine schöne Schulzeit tatsächlich. Also in der Grundschule war ich in der Montessori-Schule, also weiterhin ein Umfeld, in dem Offenheit und einfach Thema sind. So, und von daher war das in der Grundschule auch für mich keine große Sache. Und im Gymnasium war ich dann auch schon, nicht? Da war ich dann schon 10, 11 so, und da habe ich auch, natürlich habe ich da auch blödes Zeug erlebt. So, ich glaube, das passiert den meisten Jugendlichen, gerade auch in der Pubertät oder in der Vorpubertät, dass Menschen da nicht so nett miteinander umgehen. Aber viele von den Sachen habe ich mit Sicherheit auch verdrängt, weil ich selber zu dem Zeitpunkt definitiv noch keine große Auseinandersetzung selber durchgearbeitet hatte mit meiner, was meine Hautfarbe und meine Herkunft angeht. Wann geht denn das los? Wann ist das losgegangen? Das ging so mit 16, 17 ging das los bei mir, und aber auch nur kurz. Und dann war das erstmal wieder weg und kam dann später wieder, in, tatsächlich auch ein bisschen durch meine künstlerische Arbeit, wo ich dann gemerkt habe, dass ich an Grenzen stoße, wo ich nicht weiterkomme, weil ich erstmal selber eine Aufsicht brauche, um zum Beispiel zu meiner Hautfarbe vernünftige Gags machen zu können. Sie schreiben in Ihrem Buch, wo Sie Ihre Kindheit beschreiben, oder jedenfalls anfangs Ihre Kindheit beschreiben, schreiben Sie, dass Sie sich einen schwarzen Lokomotivführer zum Opa herbeifantasiert hätten. Das heißt, da brauchten Sie doch eigentlich schon jemanden im Rücken, der war wie Sie. Ihre Eltern waren es ja nicht. Nee, wenn man natürlich das einzige schwarze Kind in einer Familie ist, ist es natürlich so, dass man sich Figuren sucht, ne? die als Leitfiguren da sind. Und da das Thema, wir reden wie gesagt von den 60er, 70er Jahren, eine sehr rassistische und durchaus spießige Zeit, wo das, wie soll ich sagen, also wo das eben auch tabuisiert wurde. So, das wurde nicht besprochen, auch in der Familie wurde das nicht besprochen. Und aufgrund dessen habe ich mir da meinen Lokomotivführer Opa ausgedacht, weil ich allerdings auch großer Jim Knopf-Fan war, was man dazu sagen muss. Ja, da bauen sich Kinder schon automatisch ihre Geschichten selber. Und dann in der Schule steht plötzlich ein anderer schwarzer Junge ihres Alters vor ihnen und die beiden können nichts miteinander anfangen. Das fand ich auch unglaublich, diese Szene. Was war das denn für eine Erfahrung? Weil eigentlich wollten sie sich ja verbrüdern. Ja, aber das ist diese Geschichte habe ich genau so dann auch geschrieben. Also dem war tatsächlich so. Aber das ist auch eine wichtige Geschichte für mich, weil warum sollte ich mich mit einem zweiten Schwarzen verstehen? Also das ist so ein bisschen so, wie Leute sagen, ach, du bist aus Köln, ich kenne da auch einen Schwarzen, den kennst du doch sicher. Nee, stimmt ja, wir sind ja ungefähr eine Million hier. Ich meine, da kennt man die meisten. Und wenn sie schwarz sind, eh. Das ist so ein wir müssen, davon müssen wir weg. Genau von diesen Dingern müssen wir weg. Wir müssen mal weg zu sagen, hier, ach Mensch, du sitzt im Rollstuhl, guck mal, da vorne ist noch ein Rollstuhlfahrer, ihr versteht euch das sicher. Warum? Ja, warum sollten sich zwei Schwarze, zwei Leute, die aus dem asiatischen Raum kommen oder besser verstehen? Also, das Interessante war ja aber, dass Sie da ja auch so große Hoffnungen reingesetzt hatten, ne? Ja, natürlich, aber durch die Rezeption meines Umfeldes. Mhm. Also, dass jeder irgendwie davon ausgegangen ist, dass wir ja eine Gruppe sind und dann natürlich im eigenen Hirn dann plötzlich auch klar wird, ich hatte bislang kein Pendant und vielleicht kann ich hier jetzt eine Gruppe bilden und eine Gruppe ist halt immer stärker als ein Einzelner. So. Mhm. Einmal wollten Sie ja auch Kapital schlagen aus Ihrer Hautfarbe und haben einem Lehrer, der Ihnen eine 6 verpasst hat, Rassismus vorgehalten. Das war eine Rache, die ist sehr auf Sie zurückgeschlagen. Ja, das ist, finde ich, auch einen ganz wichtigen Punkt. Diese Keule zu schwingen mit dem Rassismus ist halt auch, muss man auch aufpassen, dass man es nicht an der falschen Stelle tut, weil man sonst natürlich ein bisschen der Mensch ist, der zu oft Feuer ruft. Und wenn es wirklich brennt, kommt keiner. Dieser Lehrer, den mochte ich überhaupt nicht, aber ich dachte mir, in dem Moment war das so ein bisschen eine Ohnmachtsentscheidung, zu sagen, das haben sie nur gemacht, weil ich ein Schwarzer bin. Und natürlich kam die zurück, weil es ist natürlich völlig unfair, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, meinem Lehrer vorzuwerfen, das hinge mit meiner Hautfarbe zusammen, tat es nicht, es war reine Faulheit. Marius Jung. Über Ihren Weg zum Kabarett reden wir gleich nach der nächsten Musik. Der Autor und Kabarettist Marius Jung ist heute Gast hier im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Die Bühnenkarriere des Marius Jung hat ziemlich früh begonnen, beim alljährlichen Krippenspiel in der Schule schon. Und ich glaube, Herr Jung, es erübrigt sich die Frage, ob Sie da auch mal einen Josef gespielt haben. Absolut, ja. Habe ich nicht. Natürlich war es immer der gute Balthasar, der Schwarze unter den drei heiligen Königen. Was wäre denn passiert, wenn Sie das mal abgelehnt hätten und gesagt hätten, ich will jetzt aber mal, was weiß ich, den anderen Schäfer oder so, keine Ahnung, spielen? Ja, ich glaube, das wäre da genauso gewesen, wie es leider auch in der deutschen Fernsehlandschaft ist, dass es einfach wahnsinnig viele Menschen gibt, die sehr fantasielos sind, beziehungsweise vielleicht auch feige, ich weiß es nicht, dass das eben dann der Schwarze oder der Asiate oder wer auch immer nur typengerecht eingesetzt wird. Also wo man einfach merkt, das bildet natürlich auch gar nicht die Realität ab. Also ich habe eine wunderbare Geschichte gehört von einer Autorin, die hatte einen schwarzen Oberarzt in eine Serie geschrieben. Und da hieß es dann von der Redaktion, nee, das könne man nicht machen, das würde niemand glauben. Und was ich wirklich sehr interessant finde, weil natürlich gibt es schwarze Oberärzte, warum sollte es das nicht geben? So, und das sind Momente, die mich auch dazu gebracht haben, eben dann ins Kabarett zu gehen, weil hier darf ich und hier kann ich. Aber es hat sie nicht dazu gebracht, zu diskutieren? Oder hört man dann irgendwann auf? Oder fühlt man sich da so gedemütigt, dass man nicht diskutiert? Ich meine, welche Rolle hätten Sie denn gerne mal gespielt? Naja, also ich habe zum Beispiel tatsächlich von einem Regisseur einen sehr diabolischen Typen angeboten bekommen. Also eine Rolle, ich sollte einen Koksdealer, einen Chef von einem Drogenring spielen. Und fantastische Rolle natürlich, nicht? Also so eine unfassbar böse Figur zu spielen, ist natürlich sehr spannend und hätte ich gern gemacht. Und da wurde gesagt, können wir nicht machen. Dann kommt die Presse und sagt, wir seien rassistisch, weil wir den schwarzen Mann so böse darstellen. Also da kann das einmal so rumschlagen, einmal so rumschlagen. Genau, das ist dann, hier sind wir übrigens auch wieder bei dem berühmten positiven Rassismus, in dem angeblichen. Naja, also das heißt dann, das Kabarett ist dann mehr durch die Not entstanden? Nee, also tatsächlich war es so, dass ich in der Theatergruppe die Regie gemacht habe für, wir haben damals viel absurdes Theater gemacht und ich hatte Ionescos Delirium zu zweit inszeniert und da kamen die beiden Hauptdarsteller zu mir und haben gesagt, hier hast du nicht Lust mit uns eine Kabaretttruppe zu machen und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir dazu gar keine Gedanken gemacht, aber da ich es immer mein Ziel war, auf die Bühne zu gehen und Geschichten zu erzählen und dass die sind, die andere geschrieben haben, durch Stücke, eigene Stücke schreiben oder eben hier genau das im Kabarett, war mir ein bisschen wurscht. Also ich wollte da meinen Weg finden, eben meine Erzählweise und die konnte ich dann im Kabarett finden. Was Sie eben gesagt haben, also Bühne war aber eigentlich, oder Geschichten erzählen war schon immer Ihr Berufswunsch. Ja, ich fand das immer... immer toll. Also auf die Bühne zu gehen, fand ich schon mal toll. Also weil ich eben anderen Leuten erzählen wollte und mich in möglichst bunt darstellen wollte. Also seht mich in all den Facetten, die ich habe. Ja, absolut, ja. Kabarett sagen Sie immer nicht Comedy. Warum eigentlich? Weil das, was ich mache jetzt, ist, sag ich mal, laut der Definition, die wir hier in Deutschland meistens tragen, doch sehr kabarettistisch, weil es hat sehr klare Inhalte. Es geht bei mir um Rassismus, es geht bei mir um Political Correctness, um Diskriminierung. Das ist einfach eine inhaltliche Anbindung, die da ist. Früher habe ich das Stand-up genannt, ich habe es zwischendrin Soul-Comedy genannt und. Tatsächlich bin ich persönlich immer der Ansicht gewesen, dass es wurscht ist, weil Hauptsache es ist spannend, was jemand auf der Bühne macht. Aber für die Zuschauer ist es einfacher, wenn ich Kabarett sage, weil die Leute eher wissen, was sie erwartet, wenn sie zu mir kommen. Dass sie eben nicht nur lachen, sondern dass ihnen das Lachen auch mal im Halse stecken bleibt. Absolut, genau. Das ist inhaltlich eben schon mal, genau. Auch was, schon mal was mir so sehr auffällt, ist ihre doch sehr ruhige und also dezidierte Art der Argumentation. Und wenn man aber ihre Bücher liest oder auch die Programme sieht, ich meine, ich weiß schon, was Kabarett ist und ich weiß, was Überspitzung ist, aber da ging es mir schon manchmal so, oh Mann, das ist jetzt aber doch sehr polemisch und so erreicht er doch aber auch nicht die Diskussion, die er haben will. Geht Ihnen das manchmal selber so in dem Programm? Ich meine, wenn Sie auf der Bühne stehen, die Leute lachen oder denken, ups, jetzt habe ich darüber gelacht, dass der Neger sagt, ach du meine Güte. Aber eine Diskussion kommt doch dann auch nicht zustande. Doch. Und das kommt. Beklagen Sie doch gerade. Doch, aber Diskussion kommt. Also ich meine, bei meinem ersten Buch und dieser fantastische, ich habe ja direkt nicht direkt einen Literaturpreis, aber ich habe einen Preis für mein erstes Buch bekommen. Literaturpreis war es jetzt nicht, oder? War es jetzt nicht direkt, nein, aber dieses Buch hat genau das getan, was es tun sollte, denn es hat Diskussionen angeregt. Ich bin in sehr vielen, habe auf sehr vielen Podien gesessen, in vielen Talkshows, in ganz vielen Sendungen und spreche immer wieder mit sehr, sehr vielen Menschen über das Thema. Und dadurch, dass ich mit Humor dran gehe, dadurch, dass ich natürlich auch überspitze, provoziere ich die Leute dahingehend, dass sie dann eben auch anfangen, darüber nachzudenken, dass sie vielleicht, dass das Mainstream-Rassismus kriegen wir ja gar nicht mit. Also wenn ein Rassismus in einer Gruppe Mainstream ist, dann bekommen wir das ja gar nicht großartig mit, dass er da ist. Nicht? Wir haben immer Neger gesagt, zum Beispiel, habe ich schon ganz oft gehört, nicht? Und wir meinten das ja nie so. Nicht? Der Rassismus war normal und deswegen war es nichts Böses, nicht? So über jemanden zu sprechen. Und von daher ist das, macht es schon das, was es machen soll. Aber da vertrauen Sie natürlich schon sehr darauf, dass dann eben auch weitergedacht wird, dass dann nicht einfach diese Ihre Show für die Unterhaltung genutzt wird. Für die an dem Abend und dann gehe ich nach Hause und morgen gucke ich mir, weiß ich nicht, wen an. Naja gut, das ist eben wie gesagt genau dann meine Aufgabe, ob das im Buch ist oder auch im Programm. Und da kann ich voller Freude berichten, dass ich eben sehr viele Gespräche hinterher habe und auch tatsächlich relativ viele Mails bekomme, wo Leute sagen, okay, da ist mir das Lachen schon schwer am Halse stecken geblieben und ich habe gemerkt, wow, das hast du ja selber auch die ganze Zeit so gemacht und wusste nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Sie stehen nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern Sie helfen anderen auch, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie arbeiten nämlich außerdem noch als Coach. Auf was kommt es Ihnen da an? Da geht es für mich um den authentischen Moment. Also mein Thema ist Innenwirkung, Außenwirkung. Also wie wirke ich mit dem, wie ich mich gebe und wie ich mich ausdrücke, wie wirkt das und wie möchte ich wirken? Und das ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie diese Diskrepanz, oft diese Inkongruenz zwischen dem, was Leute glauben, mit dem, was sie tun, zu bewirken und was sie tatsächlich bewirken. Marius Jung hier im Programm im Deutschlandradio Kultur. Mein Gesprächspartner heute ist der Kabarettist Marius Jung. Der steht aber nicht nur auf der Bühne oder schreibt Bücher. Er geht auch in Schulen und in Unis und spricht dort über Rassismus. Herr Jung, was erleben Sie denn da auf diesen Veranstaltungen, also vor allem in der Schule? Ich war zum Beispiel in Papenburg bei einer Veranstaltung Schule gegen Rassismus. Und das hat mich wirklich schwer beeindruckt, dass da sehr junge Schüler, also wirklich zwischen 13 und 17 eben, nicht so, wie dezidiert und klar die mit dem Thema umgegangen sind und wirklich sich damit auseinandergesetzt haben und nicht nur in einer kleinen AG für 2 Wochen, sondern inzwischen über 2 Jahre. Das sind die Punkte, wo es interessant wird. Wenn ich merke, Leute setzen sich mit Argumentationen auseinander, Leute versuchen, Wissen zu erlangen, weil ich meine, bei den ganzen Pädagogisten und so weiter, da steht Wissen ja eher im Wege. Wenn ich in einer Stadt wie Dresden mit 0,2% Ausländeranteil, inklusive der Nichtmuslime, von Islamisierung spreche, dann ist das ein finalistischer, ziemlich dummer Gedanke, wo man ja davon ausgehen könnte, dass das vielleicht eine Jan-Böhmermann-Aktion ist. Schon unsere Wahrheit. Ja. Das ist leider Wahrheit. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich ein Interview mit einer jungen Frau gesehen, wo die dann sagte, wo der Journalist sagte, ja, aber hier gibt es auch nur 0,2% Ausländer, inklusive der Nicht-Muslimen. Und dann sagte sie, nee, das würde nicht stimmen. Ja, sie sieht das irgendwie anders. Die 3, die sie sieht, sind dann ihre Wahrheit. Das ist genau das Ding. Also wir Wissen und Intellekt kann dann bei solchen finalistischen Wahrheiten sehr gerne im Weg stehen. Und da müssen wir ran. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Aktionismus geht mir manchmal ein bisschen in die falsche Richtung. Naja, klar, weil ein Thema das andere jagt und man alles irgendwie so schnell abhandeln muss und griffig machen muss. Ja, und vor allen Dingen haben wir natürlich via Internet, via sozialer Netzwerke eine wahnsinnige Flut an Informationen, die da ventiliert wird. Und der Mensch, der die klarste Aussage hat, wird natürlich am ehesten gehört. Und das führt leider dazu, dass natürlich viele Menschen nur noch in Bild-Headlines sprechen, weil die so schön griffig sind, auch wenn sie nicht unbedingt eben von Wissen oder vorheriger Recherche oder ähnlichen störenden Dingen belastet wird. Ja. Jetzt haben Sie von diesen Schülern erzählt, die sich tatsächlich mal die Mühe gemacht haben oder die Mühe machen und daran auch noch offenbar Spaß haben, 2 Jahre sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn Sie so andere Veranstaltungen Revue passieren lassen, wie offen ehrlich können Schüler aber in so einer Veranstaltung sein? Die wissen natürlich auch, was von ihnen, wenn der Lehrer sie eingeladen hat, erwartet wird. Und wollen gleichzeitig natürlich auch auf keinen Fall als naiv und rassistisch gelten. Kommt man da wirklich zur Sache? Naja gut, ich habe jetzt, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, halte ich da eben Vortrag, mache gerne auch schon mal Ausschnitte aus meinen Programmen und diskutiere dann in den Pausen oder hinterher noch mit Schülern. Aber ich sag mal, ich bin jetzt nicht in der AG selber und diskutiere die Themen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die gute Aktionen gemacht haben. Die haben sich Die haben sich irgendwo an eine Straße gestellt und haben Schilder hochgehalten und mit Autofahrern diskutiert, die angehalten haben und so. Also wo ich merke, okay, hier gibt es eine wirkliche Auseinandersetzung und darum geht's. Das ist natürlich dann auch interessant, gerade mit so engagierten Schülern dann auch das Gegenteil anzusprechen, nämlich was wird bewirkt, wenn es wieder so politisch überkorrekt ist? Ja, auf jeden Fall, weil da habe ich zum Beispiel genau an dem Punkt habe ich natürlich die Leute erstmal gehabt, die Moment, aber politisch korrekt ist doch richtig, wir müssen doch die Menschen schützen. So. Und das werde ich ja dann dezidiert auseinandernehmen und sagen, ja, richtig, natürlich sollten wir vom ursprünglichen Wortsinn politisch korrekt sein, im Sinne von respektvoll auch in unserer Sprache mit anderen Menschen umgehen. Aber eben genau das tun und es nicht in irgendeiner Formdiskussion enden lassen, die uns eben keinen Schritt weiterbringt. Sie haben eben das Internet erwähnt, also jetzt gerade was die Verkürzung angeht und was so das ganze rechte Gedankengut auch angeht. Sie haben für Ihr Buch Moral für Dumme, das Elend der politischen Korrektheit, ja auch wahnsinnig sich ins Internet reingekniet und da irgendwie gesucht und sind da auch sehr, sehr viel fündig geworden und eben haben dann das Ganze auf die Spitze getrieben, humoristisch aufbereitet, also in dem Fall dann Humor wichtiger als politische Korrektheit. Haben Sie da nicht auch manchmal Angst, dass Sie von der wiederum falschen Seite den Applaus kriegen? Naja, denn ich meine, auf politische Korrektheit einzuschlagen, das ist nun auch Naja gut, also beliebt. Moment, aber hier sind wir genau am Punkt. Also das, was hier jetzt unterschwellig schon wieder kommt, ist Moment, wer gegen politische Korrektheit ist, muss ja eigentlich aus dem reaktionären Lager sein. Punkt Nummer sind eins. Sind Sie doch bestimmt mit konfrontiert worden mit der jetzt beim neuen Buch sehr wenig, weil wer das neue Buch, sag mal, das Vorwort gelesen hat, ist der Wind schon aus den Segeln genommen, weil ich da sehr klare Positionen gegen dieses rechte Gedankengut mache. So, nicht? Ich mache das wirklich klar, diesen Unterschied von dem, was ich da tue. Ich glaube, wir müssen auch innerhalb einer linken Szene müssen wir doch auch miteinander diskutieren dürfen. Und das ist etwas, was ich ganz schlimm finde, weil alle regen sich gerade bei Kauder auf. Aber Fakt ist, dass es auch in der linken Szene, man wird ganz schnell zum Nestbeschmutzer und man wird ganz schnell angefeindet, obwohl man die gleichen Ziele vertritt und absolut argumentieren kann, auch als Betroffener, dass das, was da positiv konnotiert ist, eigentlich negativ ist. Und ich habe eben keine Lust, dauernd von irgendwelchen Leuten irgendwie benannt zu werden, weil die meinen, das wäre das Bessere für mich. Sie haben keine Lust dazu, aber Sie müssen sich auseinandersetzen. Na, das muss ich ja grundsätzlich. Also ich muss mich ja grundsätzlich mit dem auseinandersetzen, was da ist. Und ganz ehrlich, ich mache das lieber so, dass ich auch drüber lache und dadurch erstens mal Sachen besser verstehe. Wenn ich mich humoristisch mit etwas auseinandersetze, muss ich es verstehen. Ich muss eine Aufsicht haben. Und Fakt ist, wenn ich über etwas nicht lachen kann, also nicht, weil der Gag schlecht war, sondern weil ich es schlimm finde, muss ich mir sofort Gedanken darüber machen, warum ich so sehr da drin stecke in dem Schmerz, dass ich keine Aufsicht bekomme, dass ich nicht mal drüber lachen kann, um eben auch mal loszulassen, um eben auch nicht in eine Verbitterung zu geraten. Merken Sie eigentlich, Sie machen das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, merken Sie in den letzten Jahren eine Veränderung? Also der Diskussion, wird es rassistischer oder werden wir offener? Na, also gerade wird es alles viel, viel, viel rassistischer, weil wir natürlich in unserer Wohlfühlgesellschaft hier gestört werden durch so lästige Menschen, die tatsächlich aus Kriegsgebieten kommen. Und also ich meine, ich saß im Radio, da kam eine Mail rein, da schrieb eine Frau, dass sie ja nichts dagegen hätte, dass die Flüchtlinge auch schon mal einen neuen Haarschnitt bekommen, aber sie sei Pflegefall seit 10 Jahren und zu ihr würde niemand kommen. Andererseits gibt es eine unglaublich große Solidarität und Hilfsbereitschaft. Ja, das ist richtig. Nee, das würde ich auch gar nicht in Frage stellen, aber es geht ja darum, was kommt an Negativem auf? So, was und woher kommt das? Ja, und ich finde, gerade in Deutschland sollten wir da nun wirklich eine etwas mehr Sensibilität haben, die es aber gerade nicht gibt. Und wir haben immer diese Projektion. Es geht eigentlich, Rassismus ist ja immer eine Mischung aus Angst und Unwissenheit. Und die Absturzängste zum Beispiel jetzt im Osten in vielen Gebieten, wo es einfach dann auch vielleicht die strukturschwach sind, die Leute haben einfach Angst abzustürzen. Und deswegen heißt es dann wieder, wie bei den Raps damals oder der DVU, das Boot ist voll und wir sollten doch erstmal einen Job kriegen. Diskussion, spannende Diskussion, die man auch im Anhang an Ihre Programme machen kann, wenn natürlich da im Publikum dann der eine oder andere sich auch mal traut, solche Sachen zu sagen. Herr Jung, vielen Dank für den Besuch bei uns im Kölner Studio, muss ich ja sagen. Absolut, richtig. Die nächsten Auftritte von Marius Jung sind am 21. August in Karst und ab dem 10. September ist er in Berlin im Kokabura zu Gast. Vielen Dank. Die Bücher erschienen sind im Carlsen Verlag. Hier geht es übrigens gleich weiter mit Büchern bei Joachim Scholl in der Lesart. Und morgen ist hier im Gespräch die Autorin Christiane Bodrucic zu Gast. Ich bin Katrin Heise. Tschüss.